Text 8. Sie hören an einer Universität einen Vortrag zum Thema Behinderung. Sie hören den Text zweimal. Guten Tag, ich begrüße Sie sehr herzlich. Heute geht es in unserem Vortrag um das Thema Behinderung und darum, wie der Gesetzgeber mit diesem Thema umgeht. Früher wurde Behinderung in Deutschland in Minderung der Erwerbsfähigkeit gemessen und im Schwerbehindertenrecht wurde betont, dass es sich bei Behinderung um eine körperliche Regelwidrigkeit handele, die die Eingliederung in die Gesellschaft erheblich beeinträchtigt. Das Problem war also der Behinderte selbst, der nicht den Regeln entsprach, wie ein Mensch nach der Vorstellung des Gesetzgebers zu sein hatte und der deswegen Außenseiter blieb. Heute nimmt der Gesetzgeber im Sozialgesetzbuch 9 eine modernere Perspektive ein. In Anlehnung an den Behinderungsbegriff der Weltgesundheitsorganisation WHO heißt es dort in § 2: Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Behinderung wird heute also weiter gefasst. Nicht nur körperliche Abweichungen, sondern auch psychische und geistige Beeinträchtigungen werden anerkannt. Behinderung wird gleichzeitig auch weniger wertend beschrieben als früher. Wichtig ist heute die Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. Behinderung ist also nicht in erster Linie ein medizinisches Phänomen, sondern ein soziales. Deswegen ist es auch falsch, Behinderung mit Krankheit gleichzusetzen und Nichtbehinderte als Gesunde zu bezeichnen, Behinderte aber als kranke Menschen anzusehen. Behinderte können ebenso krank und gesund sein wie Menschen ohne Behinderungen. Um die Beeinträchtigungen bei der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, die im Zentrum des modernen Begriffes von Behinderung stehen, wenigstens teilweise auszugleichen, geben Gesetze wie das Sozialgesetzbuch 9 über Rehabilitation und Teilhaben behinderter Menschen oder auch das Sozialgesetzbuch 12, das frühere Sozialhilferecht, einen Anspruch auf Teilhabeleistungen. Teilhabeleistungen sind beispielsweise Gebärdensprachdolmetscherinnen, mit denen gehörlose Studierende den Vorlesungen folgen können. Dazu gehören aber auch Arbeitsassistenten, die Menschen mit Behinderungen am Arbeitsplatz unterstützen, oder persönliche Assistenten, die sie beispielsweise ins Kino begleiten, ins Konzert oder zu Diskussionsveranstaltungen. Wichtig bei diesen Teilhabeleistungen ist das Recht der behinderten Menschen auf Selbstbestimmung. Sie entscheiden selbst, woran sie und wie sie teilhaben möchten. Sie müssen sich nicht eingliedern, also Teil einer vorgegebenen Ordnung werden und sich daran anpassen. Oft wird sich auch durch Teilhabe behinderter Menschen das, woran sie teilhaben, verändern. Das gilt beispielsweise für Schulen. Eine Schule, in der Menschen, die nicht hören, Menschen, die nicht sehen oder Menschen mit Lernschwierigkeiten gemeinsam mit anderen Schülerinnen und Schülern unterrichtet werden, wird andere Formen des Lernens und Lehrens entwickeln müssen. Wenn sich die Schüler mit Behinderungen nur an den Unterricht anpassen müssten, der auch sonst abgehalten wird, würde das schnell zu einer besonderen Form der Benachteiligung werden. Menschen mit Behinderungen haben ein Recht darauf, am Leben der Gesellschaft teilzuhaben. Es ist gleichzeitig auch verboten, sie zu benachteiligen. In Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 des Grundgesetzes steht seit 1994: Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Mittlerweile gibt es auch ein eigenes Bundesgesetz und mehrere Landesgesetze, die genauer beschreiben, welche Benachteiligungen verboten sind. Beispielsweise müssen Behörden ihre Internetangebote barrierefrei gestalten, also so, dass Menschen mit Behinderungen sie benutzen können. Formulare und Bescheide müssen auch so gestaltet werden, dass Menschen mit Behinderungen sie wahrnehmen und verstehen können. Während die früher beschlossenen Gleichstellungsgesetze vor allem die Benachteiligung durch Behörden und Verwaltungen zum Inhalt hatten, beschloss der Bundestag am 14. August 2006 ein Gesetz, dass die Benachteiligung von Menschen mit Behinderung im Zivilrecht verhindern soll. Der Bedarf für ein solches zivilrechtliches Antidiskriminierungsgesetz, das auch die Benachteiligung von Homosexuellen, religiösen Minderheiten, von alten Menschen und von Farbigen verhindern soll, war groß. Noch immer weigern sich beispielsweise viele Versicherungen, Verträge mit Behinderten abzuschließen. Immer wieder kommt es vor, dass Menschen wegen ihrer Behinderung aus Gaststätten verwiesen werden. Es ist oft auch schwierig für Behinderte, eine Wohnung zu finden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.